إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Liebe Geschwister im Islam, ich grüße euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natürlich, ihr wundert euch, warum ich hier sitze und nicht der Bruder Abdul Azim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben heute. Lauter, noch lauter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben, dass ich hier sitze und nicht er hier sitzt. Aber so wollte es Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich heute bei euch bin und dass ich inshallah heute kurz zu euch reden darf. Möge Allah subhanahu wa ta'ala inshallah, dass wir davon Nutzen nehmen können. Ich wurde natürlich auch damit überrascht, dass ich diesen Vortrag machen sollte. Ich wollte eigentlich mit euch Ulum al-Quran machen, weil ich finde, dieses Thema wird von vielen sehr, sehr vernachlässigt. Aber die Brüder wollten es und die haben darauf, mach bitte über E. Es scheint immer ein sehr, sehr interessantes Thema und ein sehr wichtiges Thema zu sein heutzutage. Deshalb, ich möchte heute darüber reden, noch einmal in Ergänzung wie gestern, wie kann man seine Ehe retten? Oder wie kann man eigentlich glücklich eine Ehe führen? Und ich werde heute, inshallah, nicht viel von meinen Erfahrungen erzählen. Ich werde aus dem Koran lesen und dann erzählen, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns bestimmte Linien macht. Wenn wir auf diese Linien achten, dann gibt es keinen Streit mehr und dann kann jeder von uns wirklich eine glückliche Ehe führen. Ich lese inshallah aus der Sure von Surat An-Nisa, Sure 4, Vers 32 und von da an gehe ich weiter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns am Anfang dieser Ayah, und achtet bitte darauf, wie Allah subhanahu wa ta'ala es uns beibringt. Und dann werden wir gucken, halten wir uns wirklich an diese Regeln, über die Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat. Und wenn wir uns an diese Regeln nicht halten, dann wissen wir, woher die Probleme kommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hört mal zu, und wünscht euch nicht das, womit Allah die einen von euch vor den anderen bevorzugt hat. Denn Männern kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben. Und den Frauen kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben. Und bittet Allah um etwas von seiner Huld. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dem Mann und sagt der Frau, ihr solltet euch nicht das wünschen, was Allah subhanahu wa ta'ala den einen gegeben hat und dem anderen nicht. Warum? Weil der Mann wurde für bestimmte Zwecke erschaffen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn bevorzugt gegenüber der Frau für bestimmte Aufgaben, die nur der Mann erledigen kann, erfüllen kann, leisten kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Frau erschaffen für bestimmte Aufgaben, die nur sie leisten kann. Wenn die Frau heute kommt, und wir reden jetzt über die Problematik, wenn eine Frau heute kommt, heiratet einen Mann und sie möchte selber der Mann zu Hause sein, wird es Streitigkeiten geben. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Mann diese Stellung gegeben. Und der Mann ist derjenige, der auf die Familie aufpasst. Der Mann ist derjenige, der Entscheidungen trifft. Natürlich, es spricht nichts dagegen, wenn der Mann in diesen Entscheidungen auch seine Frau zu Rat zieht. Wir reden nicht darüber. Wir reden darüber, dass der Mann ist der Oberhaupt dieser Familie. Natürlich immer im Guten. Immer im Guten, wie der Prophet Muhammad s.a.w. es getan hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, es gibt bestimmte Linien, bestimmte Grenzen. Wenn du als Ehemann oder als Ehefrau diese übertrittst, hast du Probleme in deiner Ehe. Rasul sallam hat uns in bestimmten Situationen Regeln aufgezeigt. Zum Beispiel der Vater und der Sohn. Abi Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet Muhammad sallam gesagt hat, der Junge, der Sohn, darf vor seinem Vater nicht laufen. Und er darf ihn nicht bei seinem Namen rufen. Also haben wir eine Grenze, die du nicht übertreten darfst. Zwischen einem Gelehrten und einem Schüler gibt es Grenzen. Die darfst du nicht übertreten. Zwischen Mutter und Tochter. Zwischen, wie heißt das nochmal? Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala bevorzugt, wie die Propheten. Gibt es Grenzen, die darfst du nicht übertreten. Und genauso gibt es Grenzen zwischen Ehemann und Ehefrau. Wenn die Frau heute, und wallahi al-azim, in vielen Diskussionen, die ich habe, wie gerade ein Anruf, den ich bekommen habe, dann siehst du, wie die Probleme entstehen. Die Frau heiratet, sie möchte alles machen, was sie will. Darf ich heute zu meiner Mutter gehen? Er sagt, wallah, heute eigentlich wollte ich nach Hause kommen und mit dir den Abend verbringen. Er hat ihr nicht gesagt, nein. Aber die Frau besteht darauf, sie möchte heute zu ihrer Mutter gehen. In dem Moment, wenn sie anfängt, mit dem Mann zu streiten, der Mann denkt sich, was habe ich eine Frau geheiratet, die mir nicht zuhört? Jedes Mal, wenn ich ein Wort sage, kriege ich 30 zurück. Dann hat sie ihre Grenzen übertreten. Genauso der Mann soll seine Grenzen nicht übertreten, indem er als Mann seine Aufgaben erledigt. Das ist das Erste, worüber Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt. Jetzt kommen die Nicht-Muslime oder vielleicht auch Muslime und sagen, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat der Frau ihre Rechte weggenommen. Der Mann hat das Sagen und der Mann, nein, nein, nein, nein. Hört mal zu, was Allah sagt. Den Männern kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben. Allahu Akbar. Den Männern kommt ein Anteil zu, was sie verdient haben. Was ist mit den Frauen, die kommen? Und den Frauen kommt ein Anteil zu von dem, was sie verdient haben. Wenn du nicht zufrieden bist, wenn es dir zu wenig ist, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Ihr solltet Allah subhanahu wa ta'ala, er solle euch von seiner Gunst etwas mehr geben. Verstanden? Das ist die erste Regel. Dass die Frau ihre Grenzen kennt und der Mann seine Grenzen kennt. Wenn wir so miteinander umgehen, dann haben wir die Probleme erstmal gelöst. Probleme heute zum Beispiel, ein Mann arbeitet, er hat seine Arbeit. Er hat Klasse 1, 3, mich arf ich, die sind verheiratet. Jetzt kommt die Frau und hat auch einen Job. Der Mann sagt zu ihr, ich möchte die Miete bezahlen für das Essen aufkommen. Du kannst Klasse 5 nehmen, Steuern. Sie besteht aber darauf, weil sie arbeitet, sie möchte auch bezahlen und machen und tun. Hat sie gesagt, mach du Klasse 4, ich mach Klasse 4. Dann entsteht ein Streit. Warum? Sei doch glücklich darüber, liebe Frau, dass dein Mann dafür aufkommen möchte. Er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Qawama gegeben hat. Warum willst du ihm das wegnehmen? Es gibt viele Männer heute, wenn sie heiraten, sie sind glücklich darüber, dass ihre Frau arbeitet und er sitzt zu Hause den ganzen Tag. Wallahi, ich habe gerade einen Bruder getroffen, seine Frau, er hat einen Raubüberfall gemacht, musste dann 40.000 Euro zurückzahlen. Die Frau ist zu ihrer Familie gegangen, die nicht muslimisch ist, hat von denen dieses Geld ausgeliehen, hat das zurückgezahlt an dem Gericht. Sie bezahlt jeden Tag und jeden Monat zurück an diese Familie das Geld. Der Mann ist, der kann Bäume ausreißen, liegt jeden Tag bis 3 und 4 Uhr im Bett. Und die Frau muss morgens aufstehen, die Kinder in den Kindergarten bringen, in die Schule bringen, zur Arbeit gehen, abends kommen, die Kinder abholen, kochen, putzen und machen und er sitzt zu Hause. Er hat seine Grenzen übertreten und er hat seine Pflichten nicht erfüllt. Und dadurch kommen nur Probleme. Die Frau seit Jahren überlegt sich, sie möchte sich von diesem Mann trennen. Manchmal bleibt sie mit ihm nur wegen dem Geld, wegen den Kindern. Oder in ihrem Fall, sie ist zurück zu ihren Eltern gegangen, die nicht Muslime sind. Sie haben die ganze Zeit sie unter Druck gesetzt. Verlass doch den Islam, guck mal, wie du aussiehst wie eine alte Frau. Dann ist sie zurück zu der Familie gegangen, obwohl es schlecht da ist, weil sie ihre Religion bewahren will. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, der Mann bekommt seinen Anteil und die Frau bekommt. Er hat keine Angst. Allah subhanahu wa ta'ala wird niemand Unrecht tun. Wenn wir unsere Ehe retten wollen, sollten wir auf das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Liebe Frau, du hast deine Grenzen. Lieber Mann, du hast deine Grenzen. Wenn jeder seine Grenzen bewahrt, werdet ihr nicht miteinander streiten. Und ein anderes Problem mit diesen Grenzen. Viele von uns sind nicht in der Lage zu diskutieren, Probleme zu lösen. Er kommt nach Hause. Die Frau ist ein bisschen sauer vielleicht, weil die einen schlechten Tag hatte. Die Kinder haben sie verrückt gemacht. Ah? Ich meine, ist auch nur ein Mensch. Dann kommt der Mann gerade glücklich von draußen, ist vielleicht am Summen. Ah? Dann sagt sie zu ihm, kümmere dich um deinen älteren Sohn, der hat mich heute verrückt gemacht. Sie meint das nicht, weil sie dich anschreien will. Wer bist du, mich anzuschreien? Diejenige, die mich anschreit, ist noch nicht geboren worden. Er hat nicht verstanden. Es war ein Hilfeschrei von seiner Frau. Wir müssen diese Grenzen einhalten. Und glaub es mir, wenn jeder von uns in der Lage ist, ein Auge zuzudrücken bei dem Partner, es werden keine Probleme sein. Ich habe gelernt durch die Sunna des Propheten Muhammad sallam, Wallahi la ilaha illa, ich belüge euch nicht an. Die Probleme, die ich zu Hause habe, die lösen sich manchmal in einer halben Sekunde. Ich habe gelernt, meine Grenzen zu bewahren, meine Zunge zu hüten. Und ich weiß ganz genau, in welcher Situation ich etwas sagen muss und in welchen Situationen ich meinen Mund halten muss und sagen, gleich ist das vorbei. Aber Wallah, wie eine Flamme, jedes Mal, wenn man dich nur anfasst, flippst du aus, drehst du durch. So kann man eine Ehe nicht führen. So kann man eine Ehe nicht führen, wenn man immer durchdreht. Und ich sag dir, als Mann musstest du eigentlich doppelt so viel Geduld haben wie eine Frau. Doppelt so viel Geduld haben. Warum? Weil die Frau, guck mal, die Frau bekommt ihre Monatsregel. Einmal im Monat. Und es ist medizinisch bewiesen, dass manche von denen richtige schlechte Laune bekommen. Schon ein paar Tage vorher, komm du ja nicht in die Nähe, ich verbrenne dich. Ha? Ja, das ist normal. Aber du als Mann, wenn du nach Hause kommst und die siehst, die ist schlecht gelaunt, hast keine Barmherzigkeit für diese Frau und flippst aus und anstatt, dass du ihr eine Hilfe bist, treibst du die mehr in den Wahnsinn. Und das ist falsch. Also, die erste Regel, bewahrt die Grenzen. Dann werdet ihr, inshallah. Das zweite, was ich hier auch aus dieser Ayah verstehen werde, Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Verse gesagt, Wallahi al-Azim, wenn ihr die zu Hause nimmt, werdet ihr merken, viele Probleme werden sich lösen. Warum? Weil unsere Frauen und unsere Männer heute streiten sich auch über Religionsangelegenheit. Ibn Taymiyyah hat gesagt, Ibn al-Qayyim hat gesagt, Shabani, sie hat ein Buch gelesen, er hat zwei Bücher gelesen, er hat an das gehört, sie hat zwei, jetzt sitzen sie da. Der hat gesagt, nee, halal, nein, nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat folgendes gesagt. فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Siehst du, wie man Probleme löst? Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, wenn ihr euch in einer Sache uneinig seid, kehrt zu Allah, zum Koran und zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So lösen sich Probleme. Und du bist nicht Ibn Taymiyyah und sie ist nicht Aisha radiallahu anha. Ha? Subhanallah, außerdem, man kann ein Problem lösen. Sheikh, assalamu alaikum. Wir haben, mein Mann und ich, gerade über ein Problem gerade gesprochen. Wir sind uns uneinig. Wie ist die richtige Meinung darüber? Sheikh sagt euch das und das. Und ich sage, Wallah, meine liebe Frau, ich habe mich geehrt. Mein lieber Mann, ich habe mich geehrt. Aber ich kenne Familien heute, die sitzen abends heute und werfen sich Aussagen von Gelehrten zu, jeden Tag. Ha? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, wenn wir das akzeptieren, was Allah sagt und was sein Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, haben wir unsere Probleme gelöst. Außerdem, wenn wir unsere Grenzen bewahren, das heißt, dass wir unsere Zunge hüten. Wallahi al-azim, viele von uns hat eine Zunge in seinem Mund, die ist dreckiger als ein Schuh. Dreckiger als ein Schuh. Und manche Frauen sind auch nicht ohne. Ah, dann hörst du sie trällern, was das Zeug hält. Den Mann, seine Ehre und seinen Stolz und alles in den Dreck ziehen. Und dann, jetzt, wenn sie zum Beratungsgespräch kommen, sie sagt, ich habe meinen Mann nicht respektiert. Ich habe ihn beleidigt immer. Zwei, drei Jahre hat er Geduld mit mir gehabt. Liebe Schwester, hat das bei dir nicht mal eine rote Ampel mal eingeschaltet und dir gesagt hat, pass auf deine Zunge Und Rasul Sallam hat uns gewarnt, liebe Geschwister, er hat uns gewarnt, hat gesagt, derjenige sagt ein Wort, ohne darauf zu achten, was er gesagt hat, landete in der Hölle. Allahu Akbar, ein Wort? Da habe ich gerade 20.000 Worte gesagt. Also das ist auch eine Grenze, die wir einhalten sollen. Eine rechtschaffende Frau, als ihre Tochter geheiratet hat, hat ihr einen Rat gegeben. Hat ihr gesagt, es war eine lange Geschichte, aber am Ende hat ihr drei Sachen gesagt. Sagte, bewahre deinen Mann, erstmal, seine Nase, seine Ohren und seine Augen. Sie hat gesagt zu ihrer Tochter, als sie zu ihrem Mann gehen wollte, zur Heirat, sagte zu ihr, bewahre seine Ohren, seine Nase und seine Augen. Wie soll sie es machen? Sie hatte ihr gesagt, bewahre seine Ohren, dass er von dir nichts Schlechtes hört. Und bewahre seine Augen, dass er nur Schönes von dir sieht. Ah, wenn er nach Hause kommt, du hast gerade gekocht, Zwiebeln mit Knoblauch, mich auf, und dann kommst du dann ins Bett. Und er denkt, die Küche ist jetzt im Schlafzimmer. Nein, bewahre seine Nase und bewahre seine Ohren und seine Augen, dass er nur Schönes von dir sieht. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu sah man einmal auf dem Weg, wie er sich vor der Haustür sich zurecht machte. Da sagte ein Sahabi zu ihm, was machst du denn da? Er sagte, meine Frau liebt es, wenn ich schön nach Hause komme. Schafft, Rasul Sallam hat das nicht gemacht. Hat er nicht erstmal jemanden geschickt und dann hat er Swag benutzt und alles. Warum? Damit er nicht seine Frau, wenn sie ihn vielleicht umarmt. Ha? Natürlich, wenn wir heute reden, umarmt, geküsst. A'udhu billah, ayb. Schämt euch, wie sie hat ihn umarmt und geküsst. Subhanallah. Und dadurch haben wir hier Muslime so einen Schlüssel kaputt. Der denkt sich, man darf seine Frau nicht umarmen, nicht küssen. Ha? Er geht, ich war in England, da lief ein Bruder, so ein Bart, pakistanische Kleider. Er ging so die Hände nach hinten, spazieren sehr schön, links, rechts, ha? Und seine Frau dahinter mit 4 Aldi-Tüten. Oder waren das Lidl-Tüten? So. Die Arme. Normalerweise, wenn er ein wahrer Muslim wäre, er würde die Tüten und seine Frau auf den Händen tragen, oder? Subhanallah. Das sind die Sachen, die Grenzen, die wir erstmal einhalten sollen. Jetzt gehen wir weiter zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt. Ah, jetzt die Männer sollen jetzt ihre Ohren aufmachen. Allah spricht zu euch. الرجال قوامون على النساء. Die deutsche Übersetzung sagt, die Männer stehen in Verantwortung. Weil manche werden gesagt, liebe Frau, hast du nicht gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, die Männer stehen über die Frau? Das heißt, die Frauen sind nichts. Ja? Wie einmal in Ägypten erzählt ein Sheikh Wajdi Ghunayn, dass zwei Frauen im Bus saßen. Eine hat sich gerade mit seiner Frau gestritten. Dann sagte er, Ami, die Frauen, die haben keinen Verstand. Ja, die haben keinen Verstand. Dann sagte sein Freund, der Prophet hat sallallahu alaihi wasallam gesagt, die sind nach Qisatu Aqlin Wadin. Ihnen fehlt an Verstand und Religion. Dann ist eine Frau, die hinter ihnen gesessen hat, gehört hat, was sie gesagt haben, ist sie aufgestanden. Was hast du gerade gesagt? Sie sagt, nee, ich meine dich nicht. Rasul sallallahu alaihi wasallam hat die Frauen damals gemeint. Verstehst du? Was soll er denn sagen? Verstehst du? Aber das ist auch immer falsch. Ein Moment, lass uns das mal klären. Was meinte Rasul Sallam mit dieser Aussage, den Frauen fehlt es an Religion und Verstand? Hat er gemeint, dass die Frauen bescheuert sind? Hat er gemeint, dass die Frauen nicht religiös genug sind? Nein, er meinte zwei Zustände. Den einen Zustand, dass die Frau an Religion fehlt, weil sie weniger betet als der Mann. Sie hat die Monatsblutung. Wenn sie entbindet, hat sie längere 40 Tage, wo sie nicht betet, nichts macht. Das ist, was er meint. Er meint nichts anderes. Er meint nicht, dass die Frau ein Geschöpf ist, das nichts wert ist. Aber viele Männer nehmen das und peitschen ihre Frauen jeden Tag damit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الرجالُ قوامونَ على النساء. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat. In Verantwortung. Lass mal gucken, was die Gelehrten sagen zur Qawama. Die Gelehrten sagen, Al-Qawama tu hazmun wa rahmatun wa sidqun wa afaf. Allahu Akbar. Schubst du meine Islamia? Siehst du, wie die Bedeutung im Islam eine ganz andere ist als das, was du willst, was du deine Frau aufzwingen möchtest, was in Qawama ist? Sixpack und Schläge ins Gesicht? Das ist Qawama? Ich bin der Mann, du bist nichts wert. Ein Sheikh in Holland wurde angerufen von einer Frau. Die gesagt, mein Mann hat gerade mein Gehorsam testen wollen. Hat der Sheikh gesagt, wie denn? Hat mir gesagt, steh mit einem Bein auf dem Stuhl. Dann habe ich das gemacht. Bin ich ihm jetzt gehorsam? Der Sheikh hat gesagt, du und dein Mann, ihr seid beide bescheuert. Dass du überhaupt das machst, was dein Mann von dir verlangt. Also, was ist Al-Qawama? Das erste, Al-Qawama ist was? Hazmun. Ein Mann ist ein entschlossener Mensch. In seinen Handlungen, in seinen Aussagen, in seinem Verhalten. Er ist ein entschlossener Mensch. Nicht ein Wind nimmt ihn und ein Wind. Eine Entschlossenheit. Und viele Männer heute, die entschlossen sind, sind geliebt in der Gesellschaft. Warum? Weil das Männer sind, auf man sich verlassen kann. Entschlossenheit. Zweit, Rahma. Wenn ein Mann keine Barmherzigkeit zu Hause zeigt und gerade bei seinen Kindern und bei seinen Eltern, ist ein Mensch, den man nicht gebrauchen kann. Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Und hört euch diese schöne Geschichte. Eines Tages kam ein Schreiber, der sozusagen die Finanzen geregelt hat für die Muslime, ist gekommen, um bei Umar ibn Khattab einen Bericht zu geben. Umar ibn Khattab saß in seinem Zimmer mit den Kindern auf dem Boden, die auf seinem Rücken gesprungen sind und so. Der Mann wurde, haben sie ihm gesagt, geh rein, Umar ist da drin. Macht den Vorhang auf und guckt da rein und ist schockiert. Umar ibn Khattab dreht sich um und sagt, was ist mit dem Mann? Komm rein. Sagt er, was ist mit dir los? Warum bist du so schockiert? Sagt er, ich wundere mich, wie Amir al-Mu'minin auf dem Boden liegt mit seinen Kindern. Sagt er, wieso? Wie machst du das denn bei dir zu Hause? Sagt er, wenn ich nach Hause komme, schweigt alles. Sagt Umar al-Khattab, du kannst direkt deine Kündigung abgeben. Wer nicht barmherzig zu den Muslimen ist, kann auch nicht, also wer nicht barmherzig zu seinen Kindern ist, kann auch zu der Umma von Muhammad nicht barmherzig sein. Also Barmherzigkeit, liebe Geschwister, als Mann musst du deiner Frau gegenüber barmherzig sein. Wallahi al-Azim, wenn du nur weißt, was deine Frau durchmacht, wenn die das Kind auf die Welt bringt. Nur das. Guck mal, wie viele Monate sie dein Kind, was du jetzt so liebst, was du so sehr umarmst, in ihrem Bauch trägt. 9 Monate. Manchmal wird ihr schlecht. Manchmal sitzt die da und das Kind tritt da rein. Und diese tritt, obwohl es ihr wehtut, sagt, guck mal her, es hat sich bewegt. Guck mal, wie viel Liebe. Allahu Akbar. Hat diese Frau es verdient, dass wir so mit ihr umgehen? Und dann kommt das Kind auf die Welt, Schmerzen. Du als Mann, du würdest weinen wie ein Baby und du wirst sagen, bring mich lieber um, ich möchte diese Schmerzen nicht erleben. Und doch diese Frau liegt da und wartet nur auf diesen Moment, dass dieses Kind auf die Welt kommt, dass sie es in ihren Händen tragen kann. Und sie schaut dich an. Bist du glücklich jetzt? Bist du froh, dass diese Familie jetzt aus 2 sind 3 geworden? Sind 4 geworden? Subhanallah. Viele Männer heute, wenn ihre Frau das Kind auf die Welt gebracht hat, der sieht das nicht mal als nötig, ihr ein Geschenk zu bringen. Ha? Und sie wartet, wann sagt er was, wann tut er was, wann kommt er mit nix. Ihre Tochter, ihre Schwester kommt und ihre Mutter kommt und ihr Vater kommt und alle umarmen sie und weinen. Der Großvater weint, verstehst du? Und der Mann steht da wie ein, subhanallah. Nein, ein Mann muss barmherzig sein. Barmherzig sein. Der Rasul Sallam, als er mit den Kindern Al-Hassan und Hussein gespielt hat, und Aqra ibn Habis kommt rein und sieht Rasul Sallam, wie er sie küsst und sagte, ja, Rasulallah, ich habe 10 Kinder, ich habe niemals jemanden von denen umarmt oder geküsst. Sagte, was soll ich machen, wenn die Barmherzigkeit von deinem Herzen entzogen worden ist? Es wird berichtet, dass Sulaiman a.s. unter einem Baum gegangen ist, dann hörte ein Vogel zu einem anderen Vogel sagen, wer nicht barmherzig ist, wird keine Barmherzigkeit bekommen. Wer nicht barmherzig ist, wird keine Barmherzigkeit bekommen. Und Barmherzigkeit auch, wie wir heute mit unseren Frauen umgehen, wenn wir Probleme haben. Wallahi al-Azim, es ist kein Mann, und ich sage das laut und deutlich, der, wer ein Problem mit seiner Frau ist, hat, hebt seine Hand schon. Er denkt, das Problem wird jetzt gelöst, indem er ein paar boxt und ein paar klatscht. Das ist eine Schwäche. Viele denken, es ist eine Schwäche. Wallahi, es ist eine Schwäche. Warum? Weil der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, der Starke ist nicht derjenige, der den Mann zum Boden reißt. Der Starke ist derjenige, der seinen Zorn unter Kontrolle hat, wenn er zornig ist. Das ist der Starke. Das ist der Starke. Also, wir haben gesprochen über was? Entschlossenheit. Wir haben gesprochen über Barmherzigkeit. Hazmun wa sidqun. Warum lügt ein Mann? Und wenn er bei seiner Frau gelogen hat, hat er den Wert bei ihr schon verloren. Sie sieht in ihm nicht mehr diese Eigenschaften, die sie am Anfang vielleicht geliebt hat. Ein Mann sagt die Wahrheit. Ein Mann ist ein wahrhaftiger, aufrichtiger Mann. Und subhanallah, wenn du den Koran liest, zeigt sich, dass viele Männer gar nicht Männer sind. Ich sage, aber Jibril, was sagst du denn? Viele Männer. Allah hat das im Koran gesagt, nicht ich. Hat gesagt, unter den Mu'minin gibt es Männer. Nicht alle sind Männer. Nicht alle sind Männer. Und die Frau, wenn sie heiratet, möchte diese Eigenschaften die haben. Sie möchte jemanden, der entschlossen ist. Sie möchte jemanden, der barmherzig ist. Sie möchte jemanden, der wahrhaftig ist. Sie ist stolz darauf, dass ihr Mann ein aufrichtiger Mensch ist. Und nur so kann man Probleme lösen. Und ich kann euch sagen, wenn ihr vielleicht schief angefangen habt, es kann ja sein, dass wir Menschen sind, wir machen manchmal Fehler. Ich habe mal meine Frau angelogen. Ich habe mal vielleicht meine Hand erhoben. Aber meine Frau ist noch bei mir geblieben. Dann ändere dich. Ändere dich. Geh zu deiner Frau, küss ihre Hand. Es ist nicht viel. Küss ihren Kopf. Es ist nicht viel. Wallahi al-Azim, es ist nicht viel. Es ist nicht viel. Das ist die Frau, die du geheiratet hast. Das ist die Frau, die dein Kind trägt in ihrem Bauch. Das ist die Frau, die deine Schuhe putzt und dein Hemd bügelt und dein Essen kocht. Nur so können wir glücklich werden, indem jeder auf den anderen achtet. Nur so können wir glücklich werden. Aber wenn wir einfach nur so nebeneinander leben, dann wird irgendwann der eine den anderen vergessen. Und irgendwann wird es so sein, dass der eine dem anderen egal ist. Wahrheit. Und jetzt der letzte Punkt, was die Qawama angeht. Sidqun wa afaf. Ja Allah. Das fehlt heute leider. Tugendhaftigkeit. Ha? Dann siehst du denjenigen verheiratet mit einer tollen Frau. Als er sie heiraten wollte, waren mehrere Männer, die haben sich in die Hände gebissen, dass diese Frau an diesen Mann gegangen ist. Sie hätten sie so gerne an ihrer Seite gehabt. Und jetzt ist er mit dieser hübschen, jungen, gut erzogenen, rechtschaffenen Frau verheiratet. Aber jeden Tag, wenn er auf der Straße geht, schaut er die links und rechts und die eine an der Bushaltestelle und die eine... Nein, nein, nein. Tugendhaftigkeit, das liebt die Frau. Das liebt die Frau. Genauso wie du es von deiner Frau abverlangst, solltest du es auch haben. Senke deinen Blick. Wenn jemand von ihren Freundinnen dich besuchen kommt, am besten verlass das Haus. Sag, ich gehe jetzt in die Moschee. Ich treffe mich jetzt mit einem Freund. Gib deiner Frau und diesen Frauen oder ihren Schwestern das Gefühl, dass du ein Mensch bist, der sich schämt. Ein Mensch, der den Weg macht, wenn eine Schwester vorbeigehen kann, muss. Tugendhaftigkeit, die heute viel fehlt. Viele Leute heute kommen zu mir, aber Jibril, ich habe ein Problem. Was? Ich bin seit 2 Jahren, 3 Jahren verheiratet, glücklich. Aber ich habe in der Moschee, da ist eine Schwester gerade die Treppen runtergegangen. Ich habe sie gesehen, ich habe mich verliebt. Was soll ich machen? Warum hast du deine Blicke nicht gesenkt, als die Treppe runtergegangen ist? Das ist es, das ist das Problem. Dadurch entstehen die ganzen Probleme zu Hause. Und viele von uns denken, dass unsere Frauen sind irgend so ein Eis. Die sind aus Eis, die haben keine Gefühle, die kriegen nichts mit. Hammer, die Frau ist viel weicher, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Wallahi, manchmal der leichte Wind kann sie verletzen. Ein bisschen die Stimme zu erheben, kann sie verletzen. Wenn du nicht gesehen hast, dass sie sich geändert hat oder etwas gemacht hat, wird sie verletzen. Vielleicht in diesem Moment schweigt sie, aber irgendwann wird sie sich das vorhalten. Irgendwann wird sie sagen, du warst kein aufrichtiger Mensch. Du hast mich vergessen an diesem Moment und diesem Moment und du hast mir das angetan. Gehen wir zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu seinen Worten. Darum, und jetzt kommen wir zu den Frauen. Wir haben über die Männer gesprochen. Viele sagen, er redet immer über die Männer und er mahnt immer die Männer und beleidigt immer die Männer. Was ist mit den Frauen? Ja, die Frauen, die sind nicht immer Engel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und achte auf diese schöne Aussage und Beschreibung von Allah subhanahu wa ta'ala. Darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt jetzt die gute Frau, die inshallah an deiner Seite ist. Die rechtschaffenen Frauen, was sind die? Was-salihatu, qanitat. Dieses arabische Wort qanitat heißt was? Muti'at. Das heißt, die sind was? Gehorsam, demütig. Wem? Allah gegenüber, subhanahu wa ta'ala. Und das zweite, ihren Männern gegenüber. Was heißt demütig? Das heißt, die sind respektvoll ihren Männern gegenüber. Und ich habe gestern, als wir über bestimmte Punkte gesprochen haben, die der Mann nicht an der Frau mag, dass die Frau ungehorsam ist. Dass die Frau, du redest mit ihr, die hebt ihre Stimme, die ist total frech. Das mag der Mann nicht. Aber viele Frauen sind so. Wallahi al-Azim, vor 2 Jahren wurde ich angerufen zu einer Eheberatung. Ich gehe dahin, da sitzt eine Frau, die ist so klein und zierlich, sitzt da an der Ecke, ihr Mann sitzt da, der ist total beleidigt, total sauer. Ich sage, was ist mit dir, Bruder? Beruhige dich, mein Gott, ich bin noch hier, wir lösen das Problem jetzt. Sagte zu mir, eins kann ich nicht ertragen, sie beleidigt mich die ganze Zeit. Ich gucke sie an und sage, Schwester, stimmt das, was er sagt? Sagte, das, was er gesagt hat, ist harmlos. Ist viel schlimmer, als du dir vorstellen kannst, Abu Jibril. Ich habe ihn immer sehr, sehr schlimm beleidigt. Ihn, seine Familie, seine Geschwister beleidigt. Alhamdulillah, die haben das jetzt geschafft. Die leben glücklich zusammen. Warum? Weil jeder seine Grenzen gekannt hat. Aber hier, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die rechtschaffenen Frauen sind was? Demütig. Sie sind gehorsam. Sie sind bescheiden. Sie sind Frauen, die ihre Blicke senken. Das sind Frauen, die die Rechte ihrer Männer kennen. Ibn Taymiyyah hat gesagt, es gibt keinen gewaltigen Recht nach dem Recht Allahs und seinem Prophet für die Frau als das Recht ihres Mannes. Und ihr wisst ja in einem Hadith von Rasulullah sallam, wenn es erlaubt wäre, dass der Mensch sich für jemand anders niederwerft als für Allah, würde ich der Frau anbefehlen, sich niederzuwerfen für ihren Mann wegen der Gewalt seines Rechtes ihr gegenüber. Kennt ihr den Hadith? Das ist ein richtiger Hadith. Die Frauen sollen sich nicht darüber erschrecken. Es geht nicht darum, dass Rasulullah sallam, es ist nur bildlich gesprochen. Nur bildlich gesprochen. Warum? Weil der Mann, was er in seinem Leben tut, ich rede über die Frau, jetzt zu der Frau, und ich rede auch über die Kinder. Wisst ihr, was eure Väter für euch tun? Dieser Vater, der kümmert sich, damit du isst und trinkst und dass du, und die Frau soll das auch hören. Er geht jeden Tag arbeiten, von morgens bis abends. Und vielleicht die Arbeit gefällt ihm nicht. Vielleicht die Leute, die mit ihm arbeiten, beleidigen ihn jeden Tag. Aber er tut das und hat Geduld nur für deine Familie. Nur damit du und deine Familie unter einem Dach lebt. Damit es euch an nichts fehlt. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diese Frau. Liebe Schwester, heute, wenn du nach Hause kommst, nimm einen Maßstab und guck mal, bist du so eine? Hast du diese Eigenschaften? Und du als Ehemann solltest du auch gucken, bin ich dieser Mann? Weil darum geht das, warum wir die ganze Zeit Probleme haben. Und ich habe euch gesagt, wenn der Koran euch nicht hilft, eure Ehe zu retten, und wenn die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam euch nicht hilft, eure Ehe zu retten, lebt wie ihr wollt. Denn der Glück ist nur hier und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, und ich sage es euch immer wieder, Wallahi, uqsim billahi al-ali al-azim. Es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich geheiratet habe, die ersten 2 Jahre, da habe ich immer in England gelebt. Und es war immer schwierig, weil ich immer weg war. Natürlich, wenn ich nach Hause gekommen bin, gab es immer Streitereien. Und ich kann meine Frau verstehen. Natürlich, ich bin die ganze Woche weg. Ja? Aber subhanallah, mit der Zeit, mit der Sunna, mit so, haben wir es geschafft. Haben wir es geschafft, wallahi al-azim. Und du merkst, wie das Leben und die Ehe dich glücklich macht. Du schaust diese Frau an, du bist total glücklich, dass sie an deiner Seite ist, dass sie neben dir ist, dass sie deine Ehefrau ist. Du bist ihren Eltern dankbar. Aber daran muss man arbeiten, dahin muss man ankommen. Aber wenn ich verheiratet bin, diese Frau, ja nee, sei froh überhaupt, dass ich dich geheiratet habe. Deine Eltern, also dein Vater, der kommt mir nicht ins Haus. Dein Bruder sowieso, der Idiot. Deine Schwester, die lässt. So kann man nicht glücklich werden. Lass die Eltern in Ruhe. Guck mal, ich stelle euch jetzt eine Frage. Meine Familie, die Familie von meiner Frau. Wenn meine Frau jetzt über meine Familie reden würde, schadet mir das nicht? Beleidigt mich das nicht? Genauso will sie nicht, dass ich über ihre Familie rede. Safi, lass das. Und lerne von Rasul Asallam, dass wenn ihre Familie zu dir kommt und dich besucht, tu dein Bestes. Zeig dich von deiner besten Seite. Deine Frau wird es dir nie vergessen. Wallahi al-Azim. Rasul Asallam, wisst ihr, sogar nach dem Tod von Khadija, guck mal, Khadija radiallahu anha, sind Frauen zu ihr gekommen und haben sie besucht. Nach dem Tod von Khadija radiallahu anha ist eine Frau gekommen, die immer zu Khadija gekommen ist. Rasul Asallam ist barfuß rausgelaufen, hat sein Gewand ausgezogen, hat ihr das auf dem Stein gelegt und hat sie hingesetzt und ist gerannt, um ihr etwas zu bringen zum Trinken. Aisha hat geguckt, wer ist das? Ich gesagt, das ist eine Frau, die zur Zeit von Khadija immer zu uns gekommen ist. Wenn er mit jemandem kommt, so umgeht, wie würde er mit seiner Frau umgehen? Wie würde er mit den Eltern seiner Frau umgehen? Subhanallah. Das ist, was uns fehlt, liebe Geschwister. Dass wir ein bisschen von unserer Nafs ein bisschen runternehmen. Und dass wir ein bisschen unsere Zunge und unsere Gefühle und diese negativen Dinge, die wir haben, dass wir unter Kontrolle haben. Und dass wir uns von unserer besten Seite zeigen. Ich will euch auch eine Geschichte erzählen. Der Sheikhi, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm Gesundheit schenken und langes Leben schenken. Der Sheikh Abu Ishaq, er hat eine Geschichte erzählt, die dir zeigt diese Rechtschaffenheit einer Frau. Der Sheikh Abu Ishaq hat eines Tages einen Mann getroffen auf der Straße, der voll am Weinen war. Sagte Abu Ishaq al-Huwaini, warum weint der Mann? Sagte, meine Frau ist gestorben. Sagte, musst du so weinen auf der Straße, so bitter, dass jeder von dir so... Sagte, Sheikh, bei Allah, wenn ich dir von meiner Frau erzählen würde, du würdest mich verstehen. Sagte, erzähl mal. Sagte, ich war ein ganz einfacher, armer Mann. Eines Tages habe ich einen Job angenommen bei einem Bauunternehmer. Dieser Bauunternehmer hat mir einen kleinen Job gegeben. Ich habe einen ganz kleinen Verdienst gehabt. Irgendwann hat er gemerkt, dass ich ein guter Arbeiter bin, aufrichtig bin, ehrlich bin, hat er mir immer eine bessere Position gegeben, bis ich eines Tages seine rechte Hand geworden bin. Eines Tages kommt dieser Mann zu mir und sagte, möchtest du heiraten, bist du verheiratet? Sagte, wer will mich heiraten, ich habe nichts. Sagte, ich habe eine Tochter, komm zu mir nach Hause, wenn sie dir gefällt, kannst du sie heiraten. Der Mann hatte Angst gehabt, warum? Weil er gesagt, dies ist ein reicher Mann und seine Tochter ist bestimmt total verwöhnt. Ja, ich will keine verwöhnte Frau heiraten. Sagte, ich bin dahin gegangen, dann habe ich was ganz anderes erlebt, als ich yani, vielleicht gedacht habe. Sagte, eine ganz ruhige, angenehme, rechtschaffende, bescheidene Frau. Er hat sie geheiratet. Jetzt jeden Freitag war sie und ihr Mann bei ihrem Vater eingeladen zum Essen. Und wer so ein bisschen die Tradition kennt, die Marokkaner haben das und so, dass am Freitag nach Salat al-Jum'ah, man sammelt immer die Familie und man geht dahin, man isst, die anderen machen Xxu, die anderen, es ist eine Tradition so. Hatte ihn eingeladen, jeden Tag kommt Hähnchen und Fleisch und Reis und so. Die Frau hat nichts von dem Essen gerührt. Der Mann natürlich, schon's jetzt, ja, Allah, hau rein, hau mit Fleisch und so. Aber die Frau hat nichts gegessen. Der Vater sagt immer zu der Frau, zu seiner Tochter, iss doch. Sie sagt, mein Mann, dieses, was du hast, jeden Tag essen wir zu Hause davon. Ich kann dieses Essen nicht mehr sehen. Eines Tages kommt der Vater zu dem Ehemann und sagt zu ihm, ja, irham binti, yani, hör auf, so viel Essen zu Hause zu kaufen. Lass sie bei mir etwas essen. Sie isst bei mir nichts. Sagte, was? So viel haben wir nicht. Guck mal, was die Frau gemacht hat. Sie wollte ihrem Vater glauben, dass ihr Mann, obwohl er arm ist, ihr an nichts fehlen lässt. Schau, guck mal, wie diese Frau denkt. Sie ist zu Hause nicht, damit ihr Vater von ihrem Mann denkt, er lässt ihr an nichts fehlen. Dieses Essen, was du hast, Hähnchen und Fleisch, jeden Tag bringt er uns davon. Allahu Akbar. Dann sagte Sheikh Abu Ishaq zu diesem Mann, du hast recht, weine um deine Frau. Das ist die rechtschaffene Frau, die heute fehlt. Viele von uns haben Kopftuch getragen, Niqab getragen. Die haben nur das Äußerliche geändert, aber das hier drin haben sie es nicht geändert. Deshalb haben wir Probleme. Das hier drin muss sich ändern. Dieses Herz, dieses Verhalten, diese Zunge muss sich ändern. Die Frau, wenn sie heiratet, muss ihrem Mann das Gefühl geben, dass er ein Mann ist. Gib ihm das Gefühl. Unterbrich ihn nicht bei jedem Wort. Sei nicht immer dagegen, wenn er etwas will. Nur so kann man das machen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die rechtschaffenen Frauen sind was? Was? Gehorsam, demütig, bescheiden. Das ist es. Gehen wir weiter. Ergeben und hüten das Verbergende, weil Allah es hütet. Geheimnisse. Ha? Nochmal wiederholen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig, ergeben und hüten das Verbergende, weil Allah es hütet. Ja? Deshalb, eine gute Frau ist die Frau, die die Geheimnisse ihres Hauses zu Hause lässt. Nicht ihre Schwester kommt, ah, mein Mann und mein Mann und weißt du was, mein Mann. Ah? Und wenn der Mann nach Hause kommt, der hat das Gefühl, die Freundin weiß alles. Und viele, viele Ehenprobleme entstehen dadurch, dass auf einmal die Freundin der Frau steht da und tibda tirdah la zalabe. Dann fängt sie an, den Ehemann zu beschimpfen. Ja, weil er ihr sagt, warum kommt die jeden Tag da zu uns? Du kümmerst dich nicht mehr um das Haus. Auf einmal, du hörst das von der Küche, kommt sie, ja du, und wie kannst du so mit ihr umgehen? Nein, nein, nein. Die Geheimnisse von zu Hause bleiben zu Hause. Hör mal, bevor du heiratest, setz dich mit deiner Frau und triff Entscheidungen. Was willst du? Wie sollen wir unsere Probleme lösen? Wem dürfen wir zu Rat ziehen? Klärt das von Anfang an. Nicht bei jedem kleinen Problem. Wallah, es gibt Leute, ja, nee, jeden Tag rufen mich 6, 7 Mal an wegen einem Problem. Aber Jibril, die hat gerade, die tut gerade, die ist gegangen, die... Ein offenes Buch. Jeder weiß schon Bescheid über sie. Nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie hütet, was Allah hütet. Deshalb viele Richter reden darüber, dass wenn du kommst mit einem Eheproblem dahin, nenne nur das Eheproblem, warum du gekommen bist. Fang nicht an zu sagen, mein Mann ist so, es interessiert uns nicht. Willst du die Ehe retten oder nicht? Aha, dann rede nur über das Problem, damit wir es lösen können. Hafizatun lil ghaib, bima hafiz Allah. Und du als Mann solltest du auch deine Frau beschützen und bewahren. Es gibt Männer, Wallahi al-Azim, der geht dahin, seine ganze Gemeinde in der Moschee weiß schon, was mit seiner Frau los ist. Sie ist das und sie macht das. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, beschützen, bewahren. Die Probleme zu Hause sollen zu Hause bleiben. Außer, wie Ali ibn Abi Talib hat gesagt, wenn du ein Problem hast, geh zu jemandem, bei dem du die Lösung findest. Ich gehe zu Sheikh Nasser, ich gehe zu Sheikh Abdul Azim, ich gehe zu jemandem, wo ich weiß, Assalamu alaikum, Sheikh, ich habe ein Problem, wie ist das so? Und er gibt mir einen Rat, warum? Weil ich meine Ehe lösen möchte. Aber, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Und dann sitzt der Bruder, warum weinst du? Oh, meine Frau, meine Frau. Was hat deine Frau gemacht? Die hat das und das gemacht und der hat die Baguettes verbrannt und der hat die Schuhe und der hat... Und nächstes Mal kommt jemand und sagt, guck mal, das ist der Gasse. So ist das, so ist das. Wer keinen Respekt vor sich selbst hat, werden die Menschen auch keinen Respekt vor ihm haben. Subhanallah. So. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie. Ah, jetzt kommen wir zu der Erziehung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, guck mal, der Koran, wie uns das beibringt, wie wir zu Hause Probleme lösen können. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوذَهُنْ. Bitte achte darauf. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet. Er hat nicht gesagt, diejenigen, die sich widergesetzt haben, diejenigen, die widersetzt haben, er hat gesagt, ihr befürchtet das. Das heißt, du als Mann solltest du unter Kontrolle alles haben. Du siehst, dass die Frau anfängt, vom Weg abzukommen. Du siehst, dass die Frau von ihrem Verhalten schon schlechter geworden ist. Von Anfang an solltest du anfangen, Islah zu machen, zu reparieren, zu lösen. Wie machen wir das? Wie die meisten das machen? Er fängt an zu reparieren mit der Faust, mit dem Treten, mit dem Teller schmeißen. Nein, nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, fa'idhuhun, gib ihnen einen guten Ratschlag. Und ich will dir sagen, gib einen guten Ratschlag eines, der seine Frau liebt und nicht einer, der seine Frau vernichten möchte. Das ist auch sehr wichtig. Du kennst deine Frau, du bist mit ihr verheiratet. Es gibt eine Frau, sie kommt mit Schreien. Hör damit auf! Du hörst damit auf. Es gibt eine, wenn du ihr sagst, hör damit auf, ist sie 3 Tage beleidigt und ist am Weinen im Schlafzimmer. Das heißt, du musst wissen, welche Art du anwenden sollst, damit du mit deiner Frau redest. Und suche auch den richtigen Moment, nicht vor ihren Eltern. Ein Bruder, ich sag's euch, ein Bruder, der das auf diese Art und Weise gemacht hat, eins. Der zweite Fehler war von ihm, jedes Mal, wenn er ein Problem hat, hat er seine Frau auf der schlimmsten Art und Weise ermahnt und dann rief er ihren Vater an. Deine Tochter macht und deine Tochter lässt. Jetzt haben sie sich fast getrennt. Wir sind gekommen, um die zwei zusammenzubringen. Jetzt stehen die Eltern, die alle Geheimnisse schon kennen und sagen, auf gar keinen Fall kommt ihr wieder zusammen. Haben sich ein Eigentor geschossen. Subhanallah. Also, er mahnt sie mit einer schönen, yani, Nasihatu muhibbin, wala Nasihatu muntaqim. Du liebst deine Frau, gib ihr einen guten Rat. Und weil du es lösen möchtest. Das ist das eine. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe sie ermahnt. 2, 3, 4, 5 Mal, es hat nicht geklappt. Was machen wir? Meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Da freuen sich die Männer. Meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Da freut er sich. Meidet sie im Ehebett, guck mal, er hat nicht gesagt, du solltest das Schlafzimmer verlassen, wie die meisten das machen. Oder nimm deine Sachen und geh zu deinen Eltern. Nein, nein. Er hat gesagt, meidet sie im Ehebett. Du bleibst im Ehebett, doch du fasst sie nicht an. Und die meisten Männer sind nicht in der Lage, das zu schaffen. Es ist klar und deutlich. Ich sag's. Deshalb ist es schwer, die Frau wieder in Ordnung zu bringen und auf dem geraden Weg zu gehen, weil du schwach bist. Das ist das Problem. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, meidet sie im Ehebett. Das heißt, schlaf und gib ihr die kalte Schulter. Sie werden darüber nachdenken, was ist los, was ist da. Aber sie kommt zu dir, trägt ihre diese Nachtwäsche, mich auf, Esaf, du bist schwach geworden, hat sich die Sache. Und die Frau, die hat nichts gelernt und nichts. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gib dir einen Ratschlag, hat es nicht geklappt, trenn dich von ihr im Ehebett. Nicht schmeiß sie raus, nicht du schlafst im Wohnzimmer. Warum? Wir wollen reparieren, wir wollen nicht mehr kaputt machen. Subhanallah. Dann hat auch nicht geklappt. Ich bin seit einer Woche mit der kalten Schulter und die Frau reagiert nicht. Was sollen wir machen? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala und schlagt sie. Natürlich eine Schande ist, wenn jemand jetzt kommt und liest diese Eier und nimmt, dann geht er zum Sportladen, holt sich einen Baseballschläger und geht dann zu seiner Frau. Und wir wissen ja, dass eine Richterin ja einem Moslem Recht gegeben hat. Kennt ihr das? War ja im Gericht ein Skandal. Jemand hat seine Frau geschlagen, ist zum Gericht gegangen und dann hat die Richterin wollte entscheiden und ihm anzeigen. Dann hat sie gesagt, ich als Moslem darf meine Frau schlagen. Wie denn? Dann haben sie vertagt, dann ist er gekommen im Koran. Die Richterin hat gelesen und schlagt sie, hat gesagt, sie haben recht, das ist kein Problem. Kennt ihr den Fall nicht? War in den Zeitungen, eine große Fadiha. Yani, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm die Freiheit gegeben, mach mit deiner Frau, was du willst. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Natürlich, wie Sheikh Nasser heute gesprochen hat, gestern gesprochen hat in der Dendua, wir müssen verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns will. Was meinte er damit? Und natürlich brauchen wir auch die Sünde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, um zu wissen, was meint er mit schlagt sie? Was heulst du, Schatz? Allah hat es mir erlaubt. Oder? Subhanallah. Rasul hat in einem Hadith gesagt, guck mal, ich erwähnt euch zwei Sachen und ich sag euch eine. Und es tut mir leid für diejenigen, die vielleicht sich angesprochen fühlen. Aber wenn du dich angesprochen fühlst, Bruder, dann ändere was daran. Und mach Taube und entschuldige dich. Rasul Sallam hat denjenigen, der seine Frau schlägt, Betrüger genannt, Verräter genannt. Abu Jibril, das sind große Worte, gewaltige Worte. Wo hast du die her? Sahih Muslim, ein Hadith über Jabir ibn Abdullah al-Ansari, radiallahu anhu, sagt der Prophet Muhammad Sallam, ittaqullaha fi nisa, fürchtet Allah in Bezug auf die Frauen. Warum? Innakum akhadhtumuhunna bi amanillah. Und in einem anderen Vers hat er gesagt, innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Das heißt, du hast diese Frau geheiratet und diese Frau ist geschützt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und als du zu den Eltern gegangen bist und der Imam hat gesagt, wie ich verheirate dich nach dem Koran und nach der Sunna und nach dem Sadaq und das und das und dass du im Guten mit ihr lebst und so. Du hast gesagt, qabiltu, oder? Warum bist du jetzt ein Verräter? Du hast doch gesagt, du willst mit ihr im Guten leben. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, lebt mit ihnen im Guten oder trennt euch von ihnen im Guten. Manchmal ist eine Scheidung eine Rettung. Wallahi al-Azim. Ansonsten werden sie sich die Köpfe einschlagen. Ist eine Rettung. Aber im Guten. Ohne ihr ein Haar zu krümmen. Es geht das Leben nicht. Ismail, ihr bint nas, nimm deine Sachen. Oder lass, du bist Talik, du bist Talik, du bist Talik. Wenn diese 3 Monate zu Ende ist, nimm deine Sachen, geh zu deinen Eltern und assalamu alaikum. Aber kennt ihr eine Scheidung, die im Guten ausgegangen ist? Kennt ihr? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala und schlagt sie. Rasul sallam hat gesagt, فَضْرِهُهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. Manche Gelehrte sind dahin gegangen und gesagt, mit dem Swag, mit dem Wattestäbchen. Ja, als wollte er sagen, stopp, bleib hier stehen. Hör mir jetzt endlich mal zu. Ich habe dich ermahnt und ich habe mich im Bett von dir getreten, also ich habe dir die kalte Schulter gezeigt. Und jetzt kommt es. Hör mir endlich mal zu. Wir sind an einem Punkt gelangt, der sehr gefährlich ist. Wenn wir so weitermachen, gibt es nur eine Trennung. Das ist der Ratschlag von Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir unsere Ehen retten können. Ich möchte nur über 1 oder 2 Punkte, inshallah, reden, die auch sehr helfen, eine Ehe oder Eheprobleme zu lösen. Und das ist der Respekt. Und ich rate immer Leuten, denn wenn sie heiraten, am Anfang, wenn sie heiraten, wenn ich 2 Leute verheirate, dann nehme ich mir immer 2, 3 Minuten Zeit, um sie zu ermahnen, beide. Und ich sage, niemals solltet ihr den Respekt voreinander verlieren. Und Alhamdulillah, ich habe eine Frau geheiratet, die bis heute diese Regeln eingehalten hat. Und ich habe auch diese Regeln eingehalten, indem wir uns niemals mit schlimmen Worten beschimpft haben oder sonst noch was. Warum? Weil für mich war es wichtig. Als wir geheiratet haben, wir waren bei den Eltern, ich bin zu den Eltern gegangen, ich habe gesagt, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Was ist für dich wichtig? Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Was ist für dich wichtig? Und wir haben uns geeinigt. Wir haben uns sogar damals geeinigt, wie wir streiten. Und wenn wir streiten, wen wir überhaupt zu Rat ziehen sollen. Wenn der Respekt verloren geht, ist es schwer, wieder etwas in Ordnung zu bringen. Wenn du als Mann deine Frau durch den Kakao, ist noch harmlos, und du hast sie beleidigt und ihre Eltern beleidigt und ihre Familie beleidigt und sie beleidigt und vielleicht Worte gesagt, die sie noch nie von irgendjemand gehört hat. Und ein arabischer Dichter hat gesagt, وَظُلْمِ ذُو الْكُرْبَ أَشَدُّ مَضَادَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنَّدِي. Das Unrecht des Nahestehenden ist teilweise schwerer für den einen als das Schlagen mit dem Schwert. Weißt du, wenn ich meinen Nachbar auf der Straße sehe und ich nehme ihm die Vorfahrt und so, ich sage, du Idiot! Ich erwarte von ihm, dass er mir das sagt. Aber ich erwarte nicht von meinem Sohn, dass er mir das sagt, oder? Ich erwarte nicht von meiner Frau, dass sie mir das sagt, oder? Warum? Weil es doppelt so viel tut. Deshalb der Respekt, wenn der Respekt von Anfang an da ist, dann kann man miteinander gut umgehen. Ich kenne meine Grenze. Ich streite jetzt. Ich bin jetzt laut, ich versuche meine Stimme zu hören. Ich merke, ich komme nicht weiter mit dem Streit, lass uns heute nicht mehr streiten. Ich gehe jetzt raus, einkaufen, ich gehe zu Isha, ich bete Isha, komme zurück. Und subhanallah, der eine Respekt und die andere Sache, die Bereitschaft, immer zu dem Partner zu gehen und sich zu entschuldigen. Wisst ihr, ich habe vor 4 Jahren, da war die Tante von meiner Frau hier zu Besuch, dann haben wir sie zum Flughafen gebracht. nee, nicht zum Flughafen, zum Hauptbahnhof gebracht, in Düsseldorf. Und dann wollte ich ihr, weil es langweilig ist, ein paar Zeitungen kaufen auf Arabisch. Plötzlich mein Auge fiel auf eine Zeitung, eine arabische Zeitung, die ganz groß geschrieben hat, Alarm, Scheidungen, mich arf ich. Dann habe ich die gekauft. Auf dem Rückweg lese ich ein bisschen. Dann stand ein Bericht von einer Ehe, die gerettet worden ist. Guck mal, was passiert ist. Die Frau und der Mann haben sich gestritten. 7 Monate haben sie nicht ein einziges Wort miteinander gesprochen. Ja. Sie kocht für ihn, er kommt das Essen essen. Sie schläft da, er dreht sich um. Kein einziges Wort, 7 Monate. Irgendwann haben die Geschwister mitgekriegt, dass da irgendwas bei denen ist. Dann haben sie mit dem Mann gesprochen und haben sie mit der Frau gesprochen. Natürlich, die Frau war immer noch so beleidigt von ihrem Mann. Wie hat er sie so angeschrien und so? Dann sagte ein guter Bruder zu ihm, guck mal Bruder, weißt du, wie das Problem gelöst werden kann? Geh zu deiner Frau, leg deine Hand auf ihrem Kopf und auf ihre Schulter und sage ihr, Schatz, es tut mir leid. Der Bruder ist nach Hause gegangen. Natürlich ist erstmal, wie schafft er das? Aber er ging dahin, hat seine Hand, meinte er, so hat die Frau gezittert. Dann hat er seine Hand auf ihre Schulter getan. Die Frau ist gestanden, ist ihm in den Arm gefallen und die haben eine Stunde zusammen geweint. Schön. Und jetzt sind sie die Glücklichsten zusammen. Du musst bereit sein, auf den Partner zuzugehen. Viele von uns, nee, wenn sie kommt, du hast doch den Streit angefangen, komm du doch erst. Und sie sagt zu ihm, du, kletter den Baum so hoch du willst. Ich bin die Tochter von Abdullah Musa Khalil Ahmed Yusuf. So in der Ehe klappt das nicht. Klappt das nicht. Und ich habe es wallahi gemerkt, öfters, wenn Streitereien gaben, auch wenn ich vielleicht nicht schuld war und was ist passiert? Ich bin selber zu der Frau gegangen. Und ich habe gemerkt, die Frau nimmt das an. Das ist auch wieder ein Punkt, der wichtig ist. Wenn derjenige sich entschuldigt, mach ihm die Tür auf. Lass ihn rein. Schließ dich die Tür zu. Ja? Er kommt und er entschuldigt sich und du stehst da. Bist du fertig? Ja, das nächste Mal wird er nicht kommen. Sicher, er wird nicht kommen. Deshalb, die Gelehrten haben einen schönen Satz gesagt. Guck mal, diese schöne arabische Aussage. Siehst du deinen Bruder, er kommt und er entschuldigt sich und er liebevoll zu dir, mach ihm alle Türen auf. Lass ihn rein. Lass ihn sich entschuldigen. Und beim nächsten Mal, du machst das besser. Und der letzte Punkt, über den ich reden möchte, bringt euch gegenseitig bei, dankbar zu sein. Das fehlt auch viel in der Ehe. Und weißt du, wie du deiner Frau Dankbarkeit beibringen kannst? In den einfachsten Sachen. Ich komme nach Hause, die Frau hat mein Hemd gebügelt, die hat mein Kamis gebügelt. Ich gehe dahin, wallahi, jazakallahu khairan. Ich hätte es eigentlich auch selber machen können, aber du weißt, ich habe keine Zeit. Aber jazakallahu khairan. Sie guckt mich an, ich hab doch nichts gemacht. Verstehst du? Sie bringt das Essen, wallahi, jazakallahu khairan. Ich weiß, wie viele Stunden du damit verbracht hast. Die Frau denkt sich, was ist mit meinem Mann? Ha? Aber beim nächsten Mal kommst du nach Hause und kaufst so ein, sie wird dir sagen, Jazakallahu khairan. Ich habe nichts gemacht, ich habe nur für die Familie. Aber nein, Jazakallahu khairan, du bist ins Auto und einkaufen und die Tüten zu tragen. So bringt man sich gegenseitig bei, dankbar zu sein, liebe Geschwister. Nur auf diese Art und Weise. Nimm, gib, damit du nimmst. Viele von uns wollen nur nehmen. Nimm, nimm, damit du gibst. Gib, damit du bekommst. Gib, damit du bekommst. Und wenn du gegeben hast, erwarte nicht viel. Ein Psycholog, bei dem ich einen Vortrag besucht habe zu Eheproblemen, hat gesagt, subhanallah, er hat einen Satz gesagt, ja, nee, der ist mir hier im Kopf geblieben. Er hat gesagt, in der Partnerschaft müssen nicht beide mit 100% kommen. Hast du verstanden? Wenn ich ein Problem lösen möchte, ich muss nicht erwarten, dass mein Partner jetzt mit 100% bei der Sache ist und sich auch 100% dafür einsetzt. Er sagt, manchmal reicht das, wenn du mit 50% kommst und sie mit 20%, dann kann man das Problem lösen. Da muss man nur die Bereitschaft haben. Subhanallah.